Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who have learned to be intentional, purposeful and self-controlled. Leute, die ihr gelernt habt, absichtlich, zielgerichtet und selbstbeherrscht zu sein. So that you can pray. Damit ihr beten könnt. Above all, he says, vor allem, sagt er, constantly echo God's intense love for one another. Lasst die intensive Liebe Gottes zueinander beständig widerhallen. This I really, really like. Das gefällt mir sehr, sehr gut. I like several things here because it's actually in the original Greek, so it's translated very well. Mir gefallen hier mehrere Dinge, denn es steht tatsächlich so im griechischen Original und es ist sehr gut übersetzt. Because the first thing he says, above all. Denn das Erste, was er sagt, ist vor allem. And that's actually how it really is in the original Greek. Und so steht es tatsächlich im griechischen Original. Take this for what it is. Nimm das für bare Münze. Think about everything that Peter has just told you. Denke über alles nach, was Petrus dir gerade gesagt hat. To be willing to suffer. Sei bereit zu leiden. To resist sin. Widerstehe der Sünde. Do not live the way others live, given to your own passions. Lebe nicht so, wie andere leben, indem du deinen eigenen Leidenschaften nachgibst. Not live in idolatry. Sei kein Götzendiener. Don't worry about what the others judge you. You will only be judged by Jesus. Kümmere dich nicht darum, wie die anderen über dich urteilen, denn du wirst nur von Jesus beurteilt werden. Be intentional, purposeful and self-controlled and pray. Sei absichtsvoll, zielbewusst, selbstbeherrscht und bete. If you live by everything that Peter has told us and I showed you here, wenn du nach all dem leben würdest, was Petrus sagt und was ich dir hier gezeigt habe, you would look like a great Christian, wouldn't you? Würdest du wie ein großartiger Christ aussehen, oder? But listen. Aber hör mal. According to Peter, no. Laut Petrus, nein. If you do everything I've just told you that, but don't actually truly love, wenn du alles tust, was ich dir gerade gesagt habe, aber nicht wahrhaftig liebst, you're not such a great Christian. Bist du kein so großartiger Christ? Isn't it strange? Ist das nicht seltsam? That's what it means above all. Das ist es, was vor allem bedeutet. In other words, Peter is saying here what Paul said in 1 Corinthians 13. Mit anderen Worten, Petrus sagt hier, was Paulus in 1. Korinther 13 sagt. You can have all of this stuff. Ihr könnt alles haben. But if you don't love, I'm sorry guys, but you've messed it up. Aber wenn ihr nicht liebt, entschuldigt Leute, dann habt ihr es vermasselt. Look, I really think it's incredible that the Bible says above everything else. Ich finde es wirklich großartig, dass die Bibel sagt, vor allem anderen. You have to learn to love. Musst du lernen zu lieben. If not, you failed. Wenn nicht, hast du versagt. But I really also like how he says constantly echo God's intense love for one another. Mir gefällt aber auch, wie er sagt, lasst die intensive Liebe Gottes zueinander beständig widerhallen. And this is again what Paul taught us and what Jesus taught us. Und das ist wiederum das, was Paulus und Jesus uns gelehrt haben. Remember? Erinnere dich. Paul taught us that God's love has been poured into our hearts. Paulus lehrt uns, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Paul taught us that we only love because we have been loved first of all. Paulus lehrt uns, dass wir nur lieben, weil wir zuallererst geliebt worden sind. I have told you people and everybody else that I teach. Ich sage dir und allen anderen, die ich lehre, over and over and over again. Immer und immer wieder. That in the new covenant, absolutely everything that we do is a response to what Jesus already did. Dass im neuen Bund alles, was wir tun, eine Antwort darauf ist, was Jesus bereits getan hat. So we never do and get God to respond. That's not the new covenant. Wir tun also nie etwas und erwarten von Gott eine Reaktion, eine Antwort darauf. Das ist nicht der neue Bund. No, in the new covenant, everything has been done, but it needs a response. Nein, im neuen Bund ist alles getan worden, aber es braucht eine Gegenreaktion. And I love this. Und das liebe ich. And I like how the Passion says, the only thing is we are an echo. Und mir gefällt, wie es in der Passion heißt, wir sind nur ein Echo. Now, I don't know where you live and where you are from, if echo is an important word for you. Nun weiß ich nicht, wo du lebst und woher du kommst, ob Echo für dich ein vielsagendes Wort ist. But I grew up in the Austrian mountains. Ich bin in den Bergen Österreichs aufgewachsen. So for me to hide mountains and Alps was the most normal thing as a child. Deshalb war es für mich als Kind ganz normal, in den Bergen, in den Alpen zu wandern. And I remember. Und ich erinnere mich. Since I was a little child, I loved echoes. Dass ich schon als kleines Kind Echos liebte. My dad used to take us hiking up in the mountains. Mein Vater nahm uns mit zum Bergsteigen. And then, you know, you stand there and there is valleys and mountains and everything and you shout out some word. Du stehst da, da sind Täler und Berge und du rufst irgendein Wort. And then it comes back to you, you know, from every single side. Und dann kommt es von allen Seiten zu dir zurück. I don't know if you can imagine that. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. No, you shout, Juhu-hu-hu-hu. Du rufst, Juhu-hu, Juhu-hu. And then you hear it coming back from here, from here, from here, from all around you. Und dann hörst du es von hier, von dort, von hier, von überall um dich herum zurückkommen. That's because it's echoing back to you. Das liegt daran, dass das Echo zu dir zurückkommt. And Peter is saying, the way you really intentionally love everybody around you has to be an echo. Petrus sagt, dass die Art und Weise, wie du jeden um dich herum bewusst, absichtvoll liebst, ein Echo sein muss. Do you know why so many Christians find it so hard to love? Weißt du, warum es so vielen Christen so schwer fällt zu lieben? Because they don't understand that the way they love everybody else is nothing else but an echo of God's love. Weil sie nicht verstehen, dass die Art und Weise, wie sie alle anderen lieben, nichts anderes ist als ein Echo von Gottes Liebe. God has already shouted, I love you, I love you, I love you, I love you. Gott hat bereits gerufen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. He's shown it by giving his own son. Er hat es gezeigt, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat. He's shown it by making a perfect covenant for you. Er hat es gezeigt, indem er einen perfekten Bund für dich gemacht hat. He has shown it by putting that perfect love inside of your own heart. Er hat es gezeigt, indem er diese vollkommene Liebe in dein eigenes Herz gelegt hat. And now he wants you to have a very wide open heart to constantly receive that love. Und jetzt möchte er, dass du ein weit geöffnetes Herz hast, um diese Liebe ständig zu empfangen. And be the echo. Und das Echo zu sein. That everywhere you go, you also say, I love you, I love you, I love you. Dass überall, wo du hingehst, du auch sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. And then people look and they say, my God, he loves everybody. Und dann schauen die Leute dich an und sagen, mein Gott, er liebt alle. And you say, actually, I'm just an echo. Und du sagst, eigentlich bin ich nur ein Echo. God loves everybody. Gott liebt alle Menschen. And I'm echoing his love. Und ich bin ein Echo seiner Liebe. Listen, my dear friend. Hör zu, mein lieber Freund. If you are a Christian, wenn du ein Christ bist, you already have God's love being shouted at you from morning till night. Wird dir Gottes Liebe bereits von morgens bis abends zugerufen. Learn to echo it. Lerne, ein Echo seiner Liebe zu sein. See you tomorrow. Bis morgen.